Herzen erkannt, dein Gefühl hat mich eingeholt. Ich war bei dir nie ganz so sicher, ich hab dich oft gereizt. Nun ist dein Stolz gekränkt, in die Ecke gedrängt, jedes Wort hat bei dir Wirkung gezeigt. Jetzt wird's erst interessant.